2F Vorlesung A Reisen. Wie wir vorhin gesehen haben, ist Mobilität einer der Aspekte, die großen Einfluss auf den ökologischen Fußabdruck haben. In Deutschland, wie in vielen wohlhabenden Ländern, gehören für die meisten Menschen nicht nur die täglichen Wege zum Arbeitsplatz oder zum Einkaufen dazu, sondern auch regelmäßige Urlaubsreisen. Natürlich gibt es hier auch Unterschiede. Nicht alle Menschen können es sich leisten, in den Urlaub zu fahren. Private Reisen sind für manche Menschen ein Luxus. Gerade deshalb ist es aber wichtig, sich anzuschauen, welche Auswirkungen Reisen auf die Umwelt haben. Denn die Konsequenzen dieser Umweltschäden tragen letztlich alle und eben nicht nur die Reisenden selbst. Im Jahr 2018 haben die Deutschen 70 Millionen Urlaubsreisen unternommen. Statistisch gesehen bedeutet das, dass fast jeder Deutsche einmal im Urlaub war. Bei jeder Reise werden riesige Mengen von CO2 ausgestoßen. Der größte Teil entfällt dabei auf die An- und Abreise. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Die Zahlen sind zwar schon etwas älter, aber noch immer sehr aussagekräftig. Stellen wir uns vor, eine deutsche Familie verbringt 2 Wochen auf der Insel Mallorca, einem der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Bei diesem Urlaub würde man pro Person über 1220 Kilogramm schädliches CO2 verursachen. Allein 925 Kilogramm durch den Flug von einem deutschen Flughafen auf die Insel. Die Unterkunft in einem 4-Sterne-Hotel verursacht 148 Kilogramm. Für die Verpflegung in Vollpension, also Frühstück und 2 warme Mahlzeiten pro Tag, fallen nochmals 91 Kilogramm CO2 an. Der kleinste Anteil mit 58 Kilogramm CO2 wird durch Aktivitäten am Urlaubsort verursacht, also zum Beispiel für Ausflüge mit dem Mietwagen oder für Bootsfahrten. Wer ein weiter entferntes Urlaubsziel wählt, beispielsweise von Deutschland nach Mexiko reist, produziert im gleichen Zeitraum insgesamt sogar über 7200 Kilogramm CO2. Tja, was bedeuten diese Zahlen? Um den Klimawandel und die Erderwärmung zu stoppen, hat man errechnet, dass jeder Mensch pro Jahr durchschnittlich etwa 2300 Kilogramm CO2 produzieren kann. Das heißt, bei einer einzigen Fernreise nach Mexiko ist dieser Wert mehr als 3-mal so hoch. Und auch mit 2 Wochen Urlaub auf Mallorca hat man schon die Hälfte der jährlichen Menge an CO2 verbraucht. Was kann man also tun, um den eigenen ökologischen Fußabdruck bei Urlaubsreisen zu reduzieren? Die effektivste Lösung wäre natürlich, möglichst in der Nähe Urlaub zu machen. Für Deutsche hieße das also zum Beispiel an der Ostsee oder in den Alpen. Allerdings sind die meisten Deutschen kaum bereit, auf Fernreisen zu verzichten. Da der größte Teil der CO2-Emissionen durch den Flug verursacht wird, sollte man nach Möglichkeit keine Fernreisen von kurzer Dauer machen. Das heißt, lieber eine Reise pro Jahr mit 3 bis 4 Wochen Aufenthalt am Urlaubsort als mehrere Fernreisen mit nur 1 bis 2 Wochen Aufenthalt. Hieran sieht man, dass vor allem auch Geschäftsreisen, die oft nur wenige Tage dauern, ein großes Problem für die Umwelt und das Klima sind. Hier könnte man riesige Mengen an CO2 einsparen, wenn man Termine mit Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern öfter per Videokonferenz abhalten würde. Eine weitere Möglichkeit umweltbewussten Reisens ist, die eigenen durch den Flug verursachten CO2-Emissionen durch einen finanziellen Beitrag zu kompensieren. Es gibt verschiedene Organisationen, bei denen man Geld bezahlen kann, um den CO2-Ausstoß auszugleichen. Dieses Geld geht an Klimaschutzprojekte. Für die Reise nach Mallorca wären schon etwa 20 Euro dafür ausreichend. Für einen Flug nach Mexiko würde es knapp 150 Euro kosten. Für näher gelegene Reiseziele sollte man Flüge vermeiden und stattdessen versuchen, ein umweltfreundlicheres Transportmittel wie die Bahn oder den Bus zu nutzen. Hier beträgt der CO2-Ausstoß nur ca. 1/10 von dem, was bei einem Flug produziert wird. Und auch bei der Unterkunft und Verpflegung kann man ordentlich an CO2 sparen. Suchen Sie sich eine umweltfreundliche Unterkunft, die zum Beispiel mit Ökostrom arbeitet. Oder übernachten Sie in einem kleineren Ferienhaus oder sogar im eigenen Zelt. Kochen Sie selbst, statt Vollpension oder All-Inclusive im Hotel zu buchen. Wenn die Menschen in den reicheren Ländern bereit wären, auch im Urlaub auf ein bisschen Komfort zu verzichten, wäre der Umwelt schon sehr geholfen.